Deutschlandfunk. Lesezeit. Mit Hajo Steinert guten Abend und einer weiteren Ausgabe unserer Reihe Las im Deutschlandfunk. Hinter dem Titel verbirgt sich eine gewisse Wühlarbeit, denn wir suchen regelmäßig immer am ersten Mittwoch im Monat einen unserer literarischen Höhepunkte aus unserem Archiv aus. Heute hören Sie die Stimme von Friederike Mayröcker in einer Aufnahme vom 12. Dezember 1974. Wenige Tage vor ihrem 50. Geburtstag am 20. Dezember 1974 las Friederike Mayröcker im Deutschlandfunk aus ihrem melancholischen, autobiografischen Prosatext »In den Wintern«. In einer betont rhythmischen Prosa beschwört die 1924 in Wien geborene Autorin betörend präzise Bilder ihrer Kindheit herauf. Die Großmutter in blütenweißer Küchenschürze, der Großvater mit der Knopfharmonika, das erste Motorrad, die quietschenden Straßenbahnen, die Flugzeuge am Himmel, die Sternenbilder, der Fliederbaum im Garten. Im Kopf des Zuhörers entsteht ein Bild von früher, als die Bäume noch grünten, wie die Autorin wiederholt im Text konstatiert. Zur Suggestivkraft dieses Prosatexts gehört sicher auch die in sich gekehrte, gleichsam meditative Vortragsweise der Autorin. In den Wintern unterscheidet sich deutlich von den experimentellen lyrischen Arbeiten der Autorin, die seit 1946, also seit 60 Jahren, erscheinen. Über 90 Titel gibt es von Friederike Mayröcker inzwischen. Die Wiederholung der vor 32 Jahren aufgenommenen Lesung bezieht ihren Reiz auch vor dem vergleichenden Hintergrund des 2005 im Suhrkamp Verlag erschienenen Buches »Und ich schüttelte einen Liebling«. Friederike Mayröcker, Georg Büchner Preisträgerin des Jahres 2001, ist heute die bedeutendste Autorin Österreichs. Hören Sie also Friederike Mayröcker mit ihrem Text »In den Wintern«, eine Aufnahme vom 12. Dezember 1974. In den Wintern. Der Sternenhimmel über Graz in den Monaten Oktober, November, als begebe ich mich in einen Kugelregen. Der große Bär mit schief befranster Stirn torkelnd in seinen Kristallkufen, Kinderstall. Die Namen beginnen mir zu entschwinden, vielleicht noch Cassiopeia oder Schwan, und ich gehe in eine Richtung fort, die ein solches Ziel hat, dass ich es nicht werde erreichen können. Nämlich, ich hatte mich auf den Weg gemacht Richtung Ortweinplatz. Bis die Hände mir erstarrten zu Schneeklumpen und die Füße, es schneite. Ich gehe über die Kehbrücke, ich komme von der Griesgasse, ich trete aus dem Hotel. Ich habe mich hier einquartiert für ein paar Tage, Monate, Jahre oder im grünenden Palmenhof Hain des Erzherzog Johann, wo die Hotelgäste wie Tiefseefische umherschwimmen, bis ihre Stunde naht. Ich habe es in Erinnerung, ich habe dort eine lange Zeit im Anblick der gläsernen Kuppel, die eine Meerestiefe vortäuscht, verbracht. Kneifer des Objektivs. Rundum kristallisiert, der holzschneefallende Himmel. Ich fiebere danach, übertäubend donnert mir die wolkige Weisheit ans Ohr. Aus den verschneiten Hinterhöfen hohl tönend Mundharmonikas und Spieluhren. Ich zähle die Glockenschläge. Von der Marktseite präzises, gehecheltes Scheinlachen echoend. Ich weiche dem drohenden Starren eines stählernen Gerippes auf die andere Straßenseite. Hier wird gebaut, mir klopft das Herz. Ich lote, was ich mir vorgenommen hatte, aus. Die Entfernung dahin kann nicht allzu groß sein. Sie wird mich erwarten, bunte Hausschürze, umsichtig zärtliche Vorbereitungen, dampfendes, schmorendes. In der Wohnküche Erinnerungen an den jüngst Verstorbenen in schwarzen Rahmen. Verhalten, bis mir die Hände, die Füße erstarren, bis irgendein Erkältungszustand vermutlich. Jemand ruft von nahen Flohmarkt herüber, ich bin der Rahmenkönig. Ich hatte auch keine andere Wahl, musste das Tier mit schwerem Frottiertuche, es war aus den Blütenblättern aufwärts gesurrt, gegen meine Stirn gekantet, während ich die Blumen ins Wasser legte, um sie für den Besuch frisch zu halten. Es war nicht laut, ich hörte es aber wie Posaunen. Plötzlich hatten die Ätherwellen was herangeschwemmt. Es schwappte nur so im Kasten. Ein rotierendes Rauschen, dessen akustischer Fokus sich immer hinreißender zu verzerren schien, vermittelte ein betörendes Wohlgefühl abschirmender Beständigkeit. Sie sah ja noch immer das Kind in mir, den Säugling, das Neugeborene, das erwartungsvolle Glück meiner Eltern. In dem Badraume noch konnte man mir auf den Grund sehen, so rein und ungetrübt. Das erste Haus nach der Brücke links, ich musste mehrere Male fragen. Sie hatte wahrscheinlich nie Peggy gelesen, ich hatte sie immer geliebt. Der Kinderwagen war nach hinten gekippt, so lag ich kopfabwärts zwischen Fenster und Fenster. Die Luft blies kalt über meinen dunkel beflaumten Schädel, bis mir die Hände erstarrten, die Füße, den Vögeln zum Futter über der Mur. Ich fieberte auch etwas, der Arzt heuchelte Mitgefühl. Im Badraume, die heißen Tücher, die Eisbeutel, vielleicht hatte sie vorher einen Spiegel zerbrochen. Zertreten. Orakelspruch. Der Doktor im Rundflügel der Anstalt, von bärenartigen Gestalten umringt. Ich beobachte so lange den Scheibenwischer, wie er emsig gegen den prasselnden Regen fächert. Alles abwehren, verwischen, verbergen, auftrocknen, Blutgerinnsel, Tränen. Bis ich selber als rechtzeitiger Gummibelag mit Mühe ins Zentrum des Fensters zurückschiebe, sobald der äußerste Winkel erreicht ist. Feucht, zäher Widerstand in der Tiefe meiner Eingeweide. Wie viel Autostunden nach Graz? Schief befranzte Stirn, her, die Vogellust, Peggy, und warten, um ein wenig hinüberblinzeln zu können zu ihm, ohne dass die anderen es gleich merken sollen. Er lehnt in der Tür und schaut nirgendwo hin. Von bärenartiger Gestalt, wie mit den Pelzkleidern, ein großer schwarzer Bär, besprungen am Himmel. Ich sprang ihn von hinten an, als er den Hof des Krebsenkellers überqueren wollte, um in den verqualmten Schankraum zurückzukehren. An der Hand der tatsächlichen Erfahrungen, so hatte ich ihm von hinten meine Hände leise über die Augen gefaltet und ihn geneckt, fragend, wer es sei, ob er es raten könne. Und im Schneefall nach hinten gekippt, so waren wir beide ineinander verklammert und im Schneetreiben nach hinten gewandt, jeder von uns, je nach mehreren Tritten, der eigenen Spur nachsuchend, ob sie bald verweht sei, bis mir die Hände erstarrten, die Füße, den Vögeln zum Futter über der Mur, über die Mur gegangen, über den Grieskee, in die Knie, Rosenkranzmühle gemahlen, geknabbert, Kraterlandschaft des Frühstücksbrots, Rinnsäle, ausgetrocknet, Sitzungen des Tisches, es knisterte beiläufig, zeitungsblättrig. Am Morgen wieder die weißlichen Fahnen, Cirrus über dem blauen, ausgespannten, später Fegen mit Federn. Was hatte er nur gestern Nacht aus den Sternen lesen wollen? Ich fühlte mich plötzlich kleiner als er und kaum bis an seine Schulter reichend, schmiegte mich an seinen Flaum, eine willenlose Hingabe, ein Austausch der Seelen, Arzt und Patient. Ich las diese Tage darüber, Kamm, Fetisch eines Adlers, Überriesen, Hahnengefieder, der Kopf meines Arztes. Meine psychische Abhängigkeit, Cirrus, weiße Feder, ich kauere in seiner sich frei spannenden Schwinge, silbergestaltet. Im Federkleid, im ersten Impuls, feuersprühend mit verheißungsvollen Blicken. Es hat schon was Südliches, sagte er, beinahe wie Padua. Unten die Mur, Fantasievedutten, die Wagenfahrten, venerische, in seinen Armen, im Badraume die Schneeklumpen, verhalten, bis mir die Füße, die Hände erstarren, bis irgendein Erregungszustand, vermutlich, ich fieberte auch etwas, mit Mühe, ich schwankte, der Arzt heuchelte Mitgefühl. eine Vorstellung konkretisieren, die nur in den ersten Umrissen vorhanden, sagte er zu mir am Telefon. Es fällt, es wird gefallen, fiel ich ihm ins Wort. Ich liebte es, wenn er die Welt vor mir entfaltete. Es gab eine Pause in unserem Gespräch, makellos, als hätte jeder von uns eine Meermuschel ans Ohr gepresst, das Rauschen einzufangen. Dass ich mit ihm überhaupt je, fuhr es mir durch den Kopf, war ein richtiges Wunder. Es war eine verwirrende Spannung zwischen ihm und mir von Anfang an gewesen. Ich ging noch ein wenig in der gleichen Richtung weiter. Ich musste mich jetzt dicht an der Gabelung der beiden Straßen befinden, von wo man den Ort Weinplatz einsehen kann. Ich hatte mich verspätet, sie würde schon warten, aber sie würde nicht ungeduldig sein, sie würde hoffen, dass ich käme. Ich blieb an einem Zeitungskiosk stehen und las die fettgedruckten Lettern, ohne sie zu verstehen. Dann ging ich wenige Schritte weiter auf jenen Ort zu, den zu erreichen ich mich gemüht hatte. Aber ich wusste, dass ich mich längst von ihm fortbewegt hatte. Sie wird im Osten klemmen, lotste mich unter den geknickten Viadukten seiner Brauen hindurch und sagte, Sie haben also, Sie haben, und raste in erschreckendem Tempo fort, Sie haben also hier irgendwo eine Verabredung, ein Rendezvous, ein Stelldichein, und ich soll Sie hier irgendwo absetzen. Ich kann Sie aber nur vor dem Platz aussteigen lassen oder hinter dem Platz, vor der Kreisbahn oder dahinter. Aber er war schon darüber hinausgefahren. Im Grünen wird nichts mehr, sagte er, als ich ausstieg und ihn bezahlte. Zur besseren Anbindung der Straßen, hier beim Praterstern, gleich für die Liebungen, Verehrungen, Kurzschlüsse, so schlenderte ich vor den Kinos, Buden, Baracken und mengte mich heikel dazwischen, ab und zu meine Uhr ablesend. Der kalte Frühjahrswind strich mir oben drüber und ich fror bar Haupt. Die ermolkenen Scheinbilder, Vorspiegelungen der allgegenwärtigst Blumengenossen, Fernkuh, Hund, Spießvögel und Mispeln, da und dort winzig Ferkeliges hinter verstaubenden Scheiben, schillernder Ölfleck im Sonnenausschnitt zwischen den Straßenbahnschienen, während ich wartete und an den grünen Grenzpflöcken mittendrin im Prater und in den Auen überlegten wir, sollten wir mit der Lilliputbahn oder war es noch zu kalt. In den sperrigen Wägelchen trieb sich's schon rum und unter den großen, gelb-grünen Budenschirmen baumelte es. Sprachen vom Schreiben. Früher gnadenhalber, jetzt in umherwallender Art, den hörnigen Tag lang wartend auf den gewissen Einstieg, also wie unter Tage. Und im Zeitraffer-Tempo diese Frühlinge, Sommer, Herbste, Winter, die 50er, 60er, 70er Jahre und die seltsame Verknüpfung, nämlich, wir lachten beide, nämlich die Sachen, die man einmal im Frühling erlebt hatte, kommen einem im Frühling immer wieder und so fort. Und dieses magische Ding da oben, das spielt doch tatsächlich, jahreszeitlich geordnet, alles raus. Wir lachten beide. Die Fernkuh nämlich, Appeasement, die Fernkuh, und er sagte, Deinzendorf, dein Deinzendorf, begrab es endlich. Du kannst es abschreiben, vergessen, zu den Akten legen. Es ist dir nämlich so gut wie vorüber, vielleicht noch so was wie ein Traum für dich. Und ich sagte, wenn, dann ein Holundertraum und eine Sehnsucht, dahin zurückzukehren, eine Verliebung, eine Verehrung, eine Speisung bis zu den tiefsten Tiefen meiner verzerrten Perspektive. Nämlich, sagte ich. Die Sonne da oben, sagte er, die wird auch eines Tages vorüber sein und tatsächlich nur noch ein Traum für unsere Nachkommen. Dann werden die immer nur träumen können von dem, was unser eins noch besitzt. Und die Vermehrung und die Verlandung und das ganze tolle Aufgebot der Natur, der es auch schon zum Kotzen sein muss, sagte ich, diese ihre sogenannte ewige Erneuerung. Gingen langsamer auf und ab, unterhalb des Riesenrads, schauten hinauf und einen Augenblick lang wischte ein Schatten eines Flugzeugs die Sonne weg. Rauschend wie Flügelschlag, sagte er, und alles ein wenig in Überhöhung und abgesegnet die Blumengenossen von einst und jene, die da noch zu kommen gedenken. Eine böse Welt wird das einmal werden, eine sperrige Welt. Sie wird im Osten klemmen, sagte er. Dann werden die Münder aufreißen und es nicht glauben wollen. Und auch du wirst dich einmal von dem Liebsten trennen müssen. Warum also nicht von ein paar alten Dingen, Vorstellungen, Erinnerungen? Die Dinge aber scheinen dir wichtiger als die Menschen zu sein. Deinzendorf, Bösendörfer, Ahnenbalg. Wir verglasen auch immer mehr. Früher, als die Bäume noch grünten, werden die sagen, die nach uns kommen und in den verrotteten Revieren nach Spuren wittern. Die Kernstücke, die Rasenstücke, im Grünen wird nichts mehr. Alles wird allmählich verdorren. Das hartnäckige Schweigen der Jahreszeiten wird sie alle entsetzen. Im Aufgalopp und schrecklich werden sie zu Tode kommen. Nichts wird länger effektiv sein. Die natürliche Sonne wird verlöschen, die Oberfläche der Erde klaffen. Selbst die lausigsten Steiße werden wehmütig sich zu erinnern versuchen. Eine Funse war da, die hat Brand. Wir buckelten durch enges Schauerkabinett. Ein Schaubudenbesitzer pries seine im Innersten gehortete Schönheit an und wir sollten sie doch auch einmal aus nächster Nähe. Aller Form hold und sitzend, in olivgrünem Kelch, wie ein Elfenpersönchen aus dem Märchenbuch. Über unseren Köpfen in stürmischer Höhe ein hölzern klappender Geisterbahndrache. An der Weggabelung, wie eben im Stehen, wie Pisse eben von einem Pferd, dampfend und blond, oder in Asche das Maultier, und voller Wasser, da schläft man so ein, wie's Äffchen, das uns die Arme entgegenstreckt, dann traurig vor sich hinblickt, ein Liebling, ein gleiches, struppiges, atmendes Mir. Kaum merklich Abschattierung am Himmel, kaltblaue Wolkennähe, im pfeifenden Wind, durch eine Bretterwand spähend, einen großen leeren Platz sichtend und zur Promenade zurück. Ein Veilchengrab, im Abfluss schwimmend wie Menschenkot, mechanisch Mundfalten, Wangenknick, lebensgroßer Tonbandsprechpuppe, die einlädt, untermalt von Plastikwasserfall, Getöse zur Kahnfahrt einlädt, die ich anstarre, anstarren muss und eine Mischung von Lachen und Schreien und Weinen und ähnliches Nasengesicht lache ich, die Bö überschreiend, die mich beinahe emporgehoben hatte, ähnliches Nasengesicht, gestern gefunden, erfunden, gesichtet, erblickt, als die durchaus beiden. So himmlische Klänge, auch solch Getöse schreie ich, erstmals Kochtopfmusik produziert, siedendes Wasser, elektronisch schreie ich, eines alten Werkelmanns Orgelton, traumgelb wie Sirupzee. Damals im Gartenhof, als man mir zeigen wollte, wo meine Ur und Groß und viel Eltern, nämlich von zweierlei, vielerlei Herkunft und Stammesart, und alles, auch dies Fuß an Bein kratzen, dies Teller in linker Hand balancieren, wie es Großvater tat und Großmutter tat, habe ich erfahren, in mir verschlossen. Erfahren, nicht bloß abgeschaut. Erfahren, beinahe ererbt, nämlich, so dass mir manchmal danach ist, wie Großvater es tat, mich mit meinem rechten Fuß an meinem linken Bein zu kratzen oder meinen Mittagsteller so lange in der linken Hand zu balancieren, während ich gegen einen Türstock lehne, bis Großmutter mit blütenweißer Spitzenschürze lächelnd auf mich zugelaufen kommt und mir einen Kuss, du Veilchengrab, durch ein Loch blinzelnd auf einen großen leeren Vorplatz, durch ein anderes auf eine riesige Plakatwand, die marmorgetäfelten Böden in Küche und Bad und bald wie ein Museum getüncht und wie ich umkippe im Kinderwagen und nach hinten falle und das Speisezimmer, wo Großvater abends die Knopfharmonika spielte und ich auf seinen Knien ein Knirps und wie sehr mir's ins Ohr tönte, was er da aufzog und presste und schmiss, und manchmal summte er auch ein wenig dazu, und das großelterliche Schlafzimmer, wo meine Eltern in der ersten Zeit wohnten und wo ich geboren wurde, du lieber Schwan. Weißflockiger Hauch von Erinnerung eines Winterabends, Es hatte den ganzen Tag über geschneit. Ich lag schon im Bett und hörte von irgendwoher das Wort Schlittenfahren. Draußen im Schnee, dann ein Glitzern und Glänzen, zurück wieder ins Bett, beinahe alles entschwunden, nur das Vatergesicht lachend und groß über mir. Bis der ganze Zauber wieder weggepackt ist, sage ich. Und steiß gegen unstet Gesicht kroch rein in den Motor, wie des Topors teigiger Galan, der die Dame am Lenkrad begattet. Nämlich aus der Kindheit so leuchtend und losgelassene Fantasie, aller Weltbezogenheit fremd und auf dem Rücksitz des Talbot stehend, um hinaussehen zu können. Als dann so ein Fahrzeug ums andere ins Haus kam und meine Mutter weinen machte, das erste Motorrad, wo ich hinten aufsaß und wir kreisten im Innenhof des Landhauses. Und die sausende Sonne und der Staub, in der Verliebung wie Staub, den ich küsste, wie Fußvoll, Kybrid, die dörflichen Himmelfahrten mit den welkenden Spalieren der abgeschnittenen Birkenbäumchen, die eklatanten Frühlinge, die abgezapften in weißen Alleen, in gelb-grünen Erlenhöhlen und dämmerigst Stubenbeginn. Ängstlich Absicherung des Heimwegs, nämlich die Duftorgien der am Hinweg gestreuten Robinienblätter und Blüten nachbetend, über den Lerchenpfad hüpfend, Gebete murmelnd, durch den Bach wartend, nach grauen, glatten Kieselsteinen suchend. Als die Dichter uns noch rasend kamen, früher, als die Bäume uns noch grünten. Und die Eichhörnchen, sage ich, die waren wirklich größer dort, und die Sonnenblumen auch. Eine Leidenschaft, sagte er zur Melancholie, liegt in der ganzen Familie. Und es fällt einfach so raus, sage ich, aus dem Arbeitsalltag oder doch ganz aus der Nähe. Etwa, wenn ich mich verlocken lasse, in den beschriebenen Blättern zu warten, die zusammen mit den hereingewehten Blättern des späten Sommers auf dem Fußboden unter dem Tisch vor dem Fenster liegen. Alles vom Tisch werfen, alles unter den Tisch, alles fallen lassen, auch fallen gelassen, in den Hohlraum des Sockels, des großen schwarzen Esstisches, Brotrinde und Fleischstückchen und andere Sachen, die ich nicht essen wollte, einmal auch Spinat, aber da erwischten sie mich dabei, da machte es keinen Spaß mehr. Beugte den Kopf und sagte, das sind alles sehr schöne Sachen, aber sie gehören nicht streng zum Thema, worauf ich zu lachen begann. Die sausende Sonne lag im Staub und die blühenden Zwergapfelbäume fingen an, in den Himmel hinauf zu schweben. Nichts sollte mehr Gewicht haben, alles löste sich auf. Und die magische Sehnsucht, sage ich, auf den Wegen der Kindheit zurückzukehren, die Kernstücke, die Rasenstücke, im Grünen wird nichts mehr und bis der ganze Zauber weggepackt ist, sagte er, die Untergangszeichen auf Stirn und Wange. Es hatte vielleicht was zu bedeuten gehabt, auch das Unbehagen, es hatte zu Faden geschlagen. Die Holunderträume, sage ich, die haben was zu bedeuten gehabt, bis zum heutigen Tag. Der Gewitterring um die Sonne, das Wehr in den Wäldern, die hingestreckten Fluren. Verständnis erlangen, sagt er, Kernstück wie Mars. Als ich dies alles wieder sah vor ein paar Jahren, sage ich, machte ich es den neuen Besitzern streitig. In wildem Zorn, in jähen Tränen, dies Stück Land, so schien es, gehörte zu mir, wie nie zuvor. Es hatte mich schrecklich zurückgeweht. Dann fotografierte ich ein letztes Mal die alten brüchigen Mauern, das morsche Gebälk, den dürr verwachsenen Fliederbaum. So grausam schön und mit Sack und Pack und mit Gnaden gefüttert. So ließ ich's ergehen über mich. So gab ich meinen Fehlern recht. So schlich ich mich endlich davon. Mit Sack und Pack und Seelenspeise, sagte ich, so und ohne Kausalität zu leben versuchen. Und ging mit einer Hand am Ohr, als hörte ich da was rauschen drin wie in Meermuschel. Stimulierend, so ein Stimmungsreiter, sagte er, und man kann ja wirklich nicht immer mit der gleichen Betulichkeit rauf und runter. Zuwenden zu was Neuem, sagte er, eine Gabe, wenn es gelingt, und verwunderlich dies geschehen, verwunderlich zu denken, was den Menschen an den anderen bindet und an das eigene, Vergangene und die Orte und Dinge. Sie hörten Friederike Mayröcker. Sie las aus ihrem Prosatext »In den Wintern«. Sie hörten eine Aufnahme aus unserem literarischen Archiv, eine Aufnahme vom 12. Dezember 1974.